Der Luni kommt, der alte Hund. Der wollte nur die eine, die süße Katze dick und rund. Entweder oder keine. Er schrieb so manches Lied für sie ihm und sogar ein Gedicht. Was er auch sang, was er auch schwor, die Katze wollte nicht. Er tat, als mache sie mit aus, doch er vergaß es nie ihm. Er ging großes Verbot nach Haus und besorg sich wie ein Vieh. Er suchte auf die halbe Welt und hört ihr sein Gesammel. Verscheiß auf Reichtum und auf Geld, spendiert ihm einen Apfel. Der Lunik auf der alte Hund, der wollte nur die eine. Die süße Katze, dick und rund, entweder oder keine.